Jesaja 13, Vers 10. Und ich erfuhr, dass die Anteile der Leviten nicht eingegangen waren und deshalb die Leviten und Sänger, die den Dienst ausrichten sollten, fortgegangen waren, an jeder auf sein Land. Da schalt ich die Ratsherren und sprach, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich holte sie zurück und stellte sie wieder in ihren Dienst. Da brachte ganz Juda den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl in die Vorratskammern. Und ich bestellte über die Vorräte den Priester Schelemaja und Zadok, den Schreiber und den Leviten Pedaja und ihnen zur Hand Hanan, den Sohn Sakkurs, des Sohnes Matanjas. Denn sie galten als zuverlässig und ihnen wurde befohlen, ihren Brüdern auszuteilen. Gedenke, mein Gott, um dessen Willen an mich und lösche nicht aus, was ich in Treue am Haus Gottes, am Haus meines Gottes und für den Dienst in ihm getan habe. Zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kelter trat und Getreide herbeibrachte und auf Esel lud und auch Wein, Trauben und Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tag, als sie die Nahrung verkauften. Es wohnten aber auch Tyrer dort, die brachten Fische und allerlei Waren und verkauften sie am Sabbat den Leuten in Juda und in Jerusalem. Da schalt ich die Vornehmen von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine böse Sache, die ihr da tut? Ihr entheiligt den Sabbat. Taten das nicht auch eure Väter und unser Gott brachte all das Unheil über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt jetzt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt. Und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen und befahl, man solle sie erst nach dem Sabbat wieder auftun. Und ich stellte einige meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbat. Da blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Waren über Nacht draußen vor Jerusalem, ein oder zweimal. Und ich verwarnte sie und sprach zu ihnen, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Werdet ihr das noch einmal tun, so werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten, um den Sabbat zu heiligen. Mein Gott, gedenke auch um dessen Willen an mich und sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die sich Frauen genommen hatten aus Aschdod, Ammon und Moab. Und die Hälfte ihrer Kinder sprach Aschdodisch oder in der Sprache eines der anderen Völker, aber Jüdisch konnten sie nicht sprechen. Und ich schalt sie und fluchte ihnen und schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und beschwor sie bei Gott. Ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder euch selbst nehmen. Hat nicht Salomo, der König von Israel, gerade damit gesündigt? Und es war doch unter vielen Völkern kein König ihm gleich, und er war seinem Gott lieb. Und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Dennoch verleiteten ihn die ausländischen Frauen zur Sünde. Und von euch muss man das hören, dass ihr ein so großes Unrecht tut und unserem Gott die Treue brecht, dass auch ihr ausländische Frauen nehmt. Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eljaschibs, des Hohepriesters, war der Schwiegersohn des Horonitas, Sanballat, aber ich jagte ihn von mir. Gedenke ihrer, mein Gott, dass sie das Priestertum befleckt und den Bund des Priestertums und der Leviten gebrochen haben. So reinigte ich sie von allem Ausländischen und ordnete die Ämter der Priester und Leviten für einen jeden nach seinem Dienst. Und die Lieferung von Brennholz zu bestimmten Zeiten und die Abgabe der Erstlinge, gedenke mir es, mein Gott, zum Besten. Ja, wir kommen heute zur letzten Predigt aus dem Buch Nehemia. Und zeitlich spielt es ja so 445 vor Christus. Die Situation in Jerusalem war am Anfang des Buches wirklich schlecht gewesen. Wir hatten gesehen, dass die ganze Stadtmauer dann niedergelegen ist, die keinen Schutz hatten äußerlich vor den Feinden und Widersachern. Wohin die Stadtmauer wirklich aufgebaut war und sie auch äußerlich beschützt waren. Gegen allen Widerangriffe und Entmutigungen und so weiter. Und wir hatten dann im Kapitel 8 gesehen, dass nachdem dieses große Werk vollbracht war, die Stadtmauer ist gestanden, dass sie dann sich versammelt haben auf dem Marktplatz oder auf einem der großen Plätze in Jerusalem und sie haben den Esra, den Pastor, den Priester gebeten, dass er so, könnt ihr mich hören, ja, dass er daraus vorgelesen hat. Und die Menschen sind sehr bewegt gewesen von dem, was er vom Wort Gottes vorgelesen hat. Und die Menschen waren sehr betroffen, als sie aus den ersten 5 Büchern Mosen gehört haben. Und sie waren dann zum Teil auch traurig gewesen, aber Nehemia hatte ihnen zugesprochen, gesagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und wir hatten gesehen, auch wenn du und ich Dinge erkennen, die in deinem und meinem Leben nicht gut gewesen sind, in Jesus Christus erleben wir komplette Vergebung und der christliche Glaube ist zuallererst eine Botschaft der Liebe Gottes, der unverdienten Liebe und Gnade Gottes und auch der Freude, die damit einhergeht. Nichtsdestotrotz hatten wir gesehen, dann im Kapitel 9 von Nehemia, da haben sie dann gesagt, Gott, du weißt, es gibt Dinge, die sind bei uns konkret im Leben nicht gut. Und wir tun ganz spezifisch Buße. Und das ist gut, auch wenn du und ich das tun, wenn du merkst, gewisse Dinge sind nicht gut in deinem oder meinem Leben, dass wir wirklich diese Dinge ganz spezifisch Jesus Christus sagen und um Vergebung bitten. Und dann im Kapitel 10 haben wir gesehen, dass sie entsprechend wirklich Gott zugesagt haben, Gott, du hast so viel für uns getan, du liebst uns, du bist der lebendige Gott, du bist der Schöpfergott, wir wollen wirklich auch nach deinem Wort leben. Und ich lese euch mal ein paar Ausschnitte daraus vor, als sie wirklich versucht haben, wirklich zu sagen, Gott, wir wollen das wirklich tun zu deiner Ehre. Ich lese aus Nehemia 10, Vers 31, wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Das war eines der Versprechen, das sie Gott gemacht haben. Dann im Vers 32, wir wollen nicht von den Völkern des Landes am Sabbat und an den heiligen Tagen Waren und allerlei Getreide nehmen, wenn sie diese am Sabbattag zum Verkauf bringen. Und dann die Verse 38 und 40, noch andere Dinge, die sie wirklich Gott zugesagt haben, weil er es so geschrieben hat in seinem Wort in der Bibel. Wir wollen den ersten Teil von unserem Brotteig und unsere Abgaben und Früchte von allen Bäumen von Wein und Öl für die Priester in die Kammern im Hause unseres Gottes bringen und den Zehnten unseres Landes für die Leviten. Die sollen den Zehnten einnehmen aus allen unseren Orten mit Ackerland. Und dann springe ich in den Vers 40, denn die Israeliten und die Leviten sollen die Abgaben von Getreide, Wein und Öl herauf in die Kammern bringen. Dort sind die heiligen Geräte und die Priester, die da dienen, und die Torhüter und Sänger. So wollen wir es im Haus unseres Gottes an nichts fehlen lassen. Das heißt, eigentlich ist die Situation jetzt wirklich sehr gut. Die Stadtmauer steht wieder. Es gab viele Feinde und Widersacher, aber in der Gnade Gottes sind sie dem alles widerstanden. Gott hat ihnen geholfen, das aufzubauen. Und jetzt sieht es auch geistlich wirklich gut aus. Sie kennen das Wort Gottes, sie haben Buße getan, sie haben gesagt, jawohl, lasst uns danach leben. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, als Nehemia sagt im Jahr 432 vor Christus, jetzt kann ich wieder zurückgehen zum persischen König nach Susa und das tut er auch dann. Dann geht er einige Jahre wieder zurück nach Susa und dann heißt es im Bibeltext, nach einer längeren Zeit ist er dann wieder zurückgekommen nach Jerusalem. Wir wissen nicht genau, wie lange das war, aber wahrscheinlich waren es ein paar Jahre gewesen, in denen er weg gewesen ist. Und dann kommt er wieder zurück nach Jerusalem. Und kaum ist er zurück in Jerusalem, merkt er, oh, die Dinge sind nicht so gut wie damals, als ich Jerusalem verlassen habe. Und es ist interessant, dass Gott, er hat es ja alles so geplant, die Bibel, auch das Buch Nehemia. Die Stelle, die wir uns heute anschauen, ist das allerletzte Kapitel im Buch Nehemia. Wir schauen uns jetzt die letzten 20 Verse an. Und es sind Dinge, die Gott hier nochmal sagt, die sind ja so ein Dorn im Auge von Gott. Die sind ihm wirklich wichtig. Das sind Dinge, die Gott in der Bibel immer und immer wieder anspricht. Aber es sind, glaube ich, nicht die Dinge, die du und ich ausgewählt hätten. Wenn wir gefragt worden wäre, was denkst du, was Gott besonders wichtig ist, hätten wir das wahrscheinlich nicht ausgesucht. Aber Gott bringt sie immer wieder in seinem Wort. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass es für uns schwierig ist, diese Dinge anzunehmen. Und nichtsdestotrotz, aus der Sichtweise Gottes sind sie wichtig. Und das sind die ersten oder die drei Hauptpunkte. Das eine ist zuerst Umgang mit persönlichen Finanzen. Das zweite ist Umgang mit Gott. Wie gehen du und ich mit Gott um? Und das dritte ist Umgang mit Ehe. Zunächst mal zum ersten Hauptpunkt, Umgang mit persönlichen Finanzen. Das sehen wir hier im Vers 10. Das ist also jetzt die Situation, als Nehemia zurückgekommen ist, nach längerer Zeit von Susa jetzt wieder in Jerusalem ist. Und dann heißt es im Text, und ich, das ist Nehemia, erfuhr, dass die Anteile der Leviten nicht eingegangen waren und deshalb die Leviten und Sänger, die den Dienst ausrichten sollten, fortgegangen waren, ein jeder auf sein Land. Die Leviten sind die Priester gewesen, die waren dazu bestimmt, im Prinzip den Gottesdienst zu machen, den geistlichen Teil zu übernehmen. Und dann gab es eben die Sänger, die dafür gesorgt haben, dass man auch entsprechend ja, Lobpreis gemacht hat, gesungen hat zur Ehre Gottes. Und Nehemia ist entsetzt zu erfahren, dass die Leute nicht die Anteile gegeben haben, sprich nicht den Zehnten gegeben haben. Und diese Leviten und Sänger, was haben die gemacht? Die haben ihren Dienst quittiert und haben gesagt, okay, wenn das Volk nicht das gibt, was Gott möchte, dann gehen wir weg und verdienen unser eigenes Geld. Und dadurch ist es geistlich immer mehr brach gelegen. Das ist interessant, wenn wir heute in unser Land schauen, in Deutschland. Wir haben ja zurzeit eine Wirtschaft, die seit mehreren Jahren wirklich auf Hochtouren läuft, die boomt. Wir haben hier natürlich in Deutschland zwei große Volkskirchen, evangelisch und katholisch, die erstaunlich viel Kirchensteuereinnahmen haben. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ihr das einfach auch ein bisschen beobachtet, trotzdem ist es so, trotz dieser wirklich super Konjunktur, dass seit Jahren jetzt schon in ganz vielen Kirchen und in Gemeinden Deutschland die Anzahl von Priester und Pastoren Stück für Stück nach unten gefahren werden. Was wir erleben, sind, dass sogenannte Pfarrverbände geschaffen werden. Ich mache es konkret an meinem eigenen Heimatort. Ich komme aus einer Gemeinde, Lenningen sind 8 Teilorte, Oberlenningen ist sozusagen der Hauptteil. Das war über Jahrzehnte hinweg eine richtig kräftige, bibeltreue Gemeinde, wo Gott ganz mächtig gewirkt hat, auch eine Gemeinde, wo der Pastor, als Hitler an der Macht war, einer der wenigen war, der hingestanden ist, von der Kanzel klar gegen die Nazis und gegen Hitler gepredigt hat, kam dann ins Konzentrationslager, wirklich eine geistliche Bastion, eine richtige Festung. Da ist so viel auch an guter Jugendarbeit geschehen. Da sind wirklich so viele junge Menschen zum Glauben gekommen, gereift, gewachsen. Was ist heute? In einer Zeit der absoluten Hochkonjunktur haben die beschlossen, 1. Januar 2018, dass sie einen sogenannten Pfarrverband geschlossen haben. Das heißt, man hat wieder ein paar Pfarrstellen gekürzt, mit dem Ergebnis, dass selbst in Oberlenningen nur noch alle 3 Wochen ungefähr Gottesdienst stattfindet. Das heißt, einmal wird hier ein Gottesdienst gemacht, dann einen anderen Sonntag hier, dann das andere Mal da. Was bedeutet das? Das geistige Leben nimmt Stück für Stück ab. Und was ich hier beschreibe von Lenningen, ist keine Ausnahme. Das ist hier in München der Fall. Ich hatte mit dem Pater Lutscher vor einem Jahr mal gesprochen, bevor der neue katholische Priester hier nach Grünwald kam. Der hat zu mir gesagt, Herr Müller, ich habe die Befürchtung, dass wir für Grünwald überhaupt keinen Priester mehr bekommen. Das heißt, Stück für Stück wird die Anzahl der Pastoren oder auch Musikdirektoren nach unten gefahren. Ich bringe jetzt mal ein positives Beispiel in Solln in der evangelischen Kirche. Da wollten sie auch den Kantor, den Musikdirektor, wir haben hier von Sänger gelesen, streichen. Und die Gemeinde, Gott sei Dank, hat gesagt, ja hoppla, das müssen wir uns doch nicht gefallen lassen. Wir sind nicht blöd, Kirchensteuer ist ja nur ein bisschen was. Kirchensteuer, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, Kirchensteuer, wenn jemand Kirchensteuer bezahlt, zahlt er ungefähr 2% seines Nettoeinkommens. Also ist keine besonders große Summe, ungefähr 2%. Und die haben gesagt, zusammenlegen. Die haben gesagt, wir lassen uns den Kantor nicht nehmen. Warum? Uns ist es wertvoll, dass wir einen guten Musikdirektor, Kantor haben. Und die haben angefangen, eine Stiftung zu gründen und einfach das Geld zusammengelegt. Das kam rucki-zucki zusammen. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde. Ich glaube auch, was Gott will, natürlich, klar, die Pfarrer, Priester, Pastoren, die dann im Dienst sind, die müssen auch Jesus Christus verkündigen und lehren. Keine Frage. Ich weiß, dass es tote Gemeinden gibt. Ich weiß, dass es Kirchen gibt, wo Pastoren nicht an Jesus Christus glauben. Aber ich sage jetzt mal allgemein, dort, wo es Pastoren und Gemeinden gibt, wo man wirklich an das Wort Gottes glaubt, wo man an Jesus Christus glaubt als denjenigen, der Gott ist, der am Kreuz gestorben ist, stellvertretend aus Liebe und der auferstanden ist und den Tod besiegt hat. In diesen Gemeinden würde ich mir wünschen, dass wir nicht passiv dastehen und sagen, okay, wir fahren das alles Stück für Stück runter, sondern dass wir genau das Gegenteil machen, dass wir sagen, jawohl, wir können doch das selber, wenn es notwendig ist, selber finanzieren. Und das ist genau das, um was es geht hier in diesem Text, wo Nehemia geschockt ist, als es heißt, und ich erfuhr, dass die Anteile der Leviten nicht eingegangen waren. Nehemia sagt, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben es erlebt in Zeiten der Erweckung, beispielsweise in Großbritannien unter John Wesley. Der hatte damals eine ganz einfache Strategie, die hatte ihm der Heilige Geist aufs Herz gelegt. Der hat gesagt, um England, Großbritannien wirklich zu evangelisieren, dass die Botschaft von Jesus Christus in jedes Dorf geht, müssen wir es erreichen, dass in jedem Dorf, in jeder Stadt eine Kirche ist und ein Gottesdienst stattfindet. Das war die Missionsstrategie und Gott hat es gesegnet. Es sind wirklich Hunderttausende, Millionen von Menschen in Großbritannien in dieser Zeit zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und ich weiß, man kann viel kritisieren an Institutionen, Kirche und alles drum und dran. Nichtsdestotrotz, Jesus Christus liebt seine Kirche und seine Gemeinde. Und die Bibel sagt, die lokale Kirche, Gemeinde ist die Säule der Wahrheit. Es ist der Ort, wo wirklich hingestanden wird oder hingestanden werden sollte, wo man hinsteht für den lebendigen Gott und für sein Wort einsteht und natürlich seine Botschaft der Vergebung, der Gnade und Liebe verkündigt und groß macht. Und so sagt hier dann Nehemia im Vers 11 auch zurecht, hier heißt es, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Wenn ihr sagt, liebe Juden, dass ihr den lebendigen Gott liebt, wenn ihr sagt, er ist doch derjenige, der mir überhaupt den Atem gibt, dass ich atmen kann, dass ich leben kann. Warum vernachlässigt ihr, liebe Juden, das Haus Gottes? Und genauso gilt es natürlich für dich und für mich heute hier in Deutschland. Und dann heißt es im Text, und ich, Nehemia, holte sie zurück und stellte sie wieder in ihren Dienst. Er hat gesagt, es kann nicht sein, dass diese Pastoren, Priester, Leviten und so weiter, dass die weggegangen sind, den Dienst quittiert haben. Wir brauchen es so dringend, dass das Wort Gottes verkündigt wird, dass guten Lobpreis gemacht wird. Er hat sie wieder zurückgeholt und in den Dienst gestellt. Und dann sehen wir hier eine tolle Vers 12. Da brachte ganz Juda den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl in die Vorratskammern. Das heißt, die Situation war schlecht gewesen, aber Nehemia hat mutig, ist er hingestanden für Gott, für die Kirche, für die Gemeinde, für das Reich Gottes und hat gesagt, so kann es doch nicht sein, hat sie wieder in Dienst gestellt und sie haben reagiert, sie haben Buße getan, sie haben gesagt, wir bringen den Zehnten. Und biblisch gesehen ist Zehnter immer 10% oder mehr von allem, was du verdienst, was du geschenkt bekommst, was du vielleicht geerbt bekommst, Grundstück oder was auch immer, wirklich zu sagen, Das bringe ich ganz bewusst in die Gemeinde, in das Haus Gottes. Und natürlich möchte Gott, dass du und ich das fröhlich machen, dankbar und Vertrauen auf Gott. Jesus Christus im Neuen Testament sagt selber dann in Lukas 11, 42, natürlich sollen wir auch heute in der neutestamentlichen Zeit noch den Zehnten geben. Und in 2. Korinther 9, Vers 6 heißt es, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Und das ist etwas, was man immer wieder sieht. Das ist eine Sache, die ich auch in den USA gelernt habe. Dort gibt es Gott sei Dank viele Christen, die auch in diesem Bereich Gott wirklich vertrauen, wirklich sagen, auch im finanziellen Bereich bist du Gott, ich vertraue dir. Und wo man so eine Großzügigkeit lernen kann, was wirklich befreiend ist. Man sieht dort einige Gemeinden, die einfach auch kräftig sind, wo etwas dahinter steht. Die können gute Musik machen, auch im Gottesdienst. Die können auch gute Jugendarbeit machen. Von nichts kommt nichts. Das ist eine Frage, wo sind auch unsere Prioritäten, wo liegt unser Fokus? Das ist eine Freude, es zu sehen, bibeltreue Gemeinden, wo das Leben richtig aufblüht, wo Menschen sich auch wirklich dem hingeben können. Und ich weiß, es gibt die Stelle dann auch in 2. Korinther 9, Vers 7, wo Gott sagt, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, absolut, aber der wichtige Punkt ist, der man darf es jetzt nicht missverstehen, dass man sagt, okay, fröhlich gebe ich nur einen Euro, sondern dass man wirklich, Gott möchte auch praktisch dich und mich, ja, dass wir reifen und wachsen und fröhlich diese 10% oder mehr geben. Und in dieser Stelle, Kapitel 8 und 9, 2. Korintherbrief, da geht es gar nicht um den Zehnten, die 10% an die Gemeinde des Reich Gottes, sondern das war eine Sonderspende, eine Sondersammlung für die Heiligen in Jerusalem, die durch eine ganz mächtige Hungersnot damals gegangen sind. Deswegen, der Nehemia hat wirklich in der Kraft Gottes den Mut gehabt, hinzustehen. Und ich möchte einfach das auch mal ganz ehrlich sagen, das ist gar nicht so leicht für einen Pastor, das zu tun. Weil viele dann denken, das macht er für sich selber. Nein, das macht er nicht für sich selber, das macht er für das Reich Gottes. Es ist eine Schande für die Christen, für das Reich Gottes, wenn Gemeinden einfach so richtig schwächlich sind und immer mehr Gottesdienste gestrichen werden müssen, immer mehr geschlossen werden muss, man keine Jugendarbeit anbieten kann. Wir hier bei Gospel Church sollten Gott ganz enorm danken. Das ist wirklich außergewöhnlich, dass wir den Timon haben dürfen, dass der Sam und die Lizzie Goodwin zurückkommen, dass wir die Elisabeth Matthias haben, dass wir die Melanie haben, dass wir den Frieder Lang haben, dass wirklich Leute, die auch alle finanziell etwas bekommen von Gospel Church, das ist ein ganz großes Geschenk Gottes. Das ist wirklich absolut wider den Trend, den wir heute in Deutschland, auch hier in München haben. Und Nehemia in der Gnade Gottes ist auch in dem Bereich hingestanden, weil es ein wichtiger Bereich ist. Es drückt auch das aus, vertraue ich wirklich diesem Gott? Vertraue ich ihm wirklich oder vertraue ich letzten Endes doch auf das, was ich kann und was ich habe? Und der zweite Punkt, wo Gott sagt, das ist mir ein richtiges Dorn im Auge, ist dann ab Vers 15 bis 22. Und ich weiß wiederum, das ist so ein Punkt, da würdest du und ich sagen, ach, bitte, nicht schon wieder, Gott. Du bringst es immer wieder. Und das haben wir doch schon 10.000 Mal gehört, aber irgendwie ist das Gott erstaunlich wichtig. Ich lese nochmals davon Vers 15. Da geht's, das ist der zweite Hauptpunkt, das ist der zweite Dorn im Auge Gottes, was er ganz am Schluss hier nochmals betont. Da geht es um Sabbat. Heute ist es in der neutestamentlichen Zeit der Sonntag. Im Vers 15 heißt es, zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kälter trat und Getreide herbeibrachte und auf Esel lud und auch Wein. Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tage, als sie die Nahrung verkauften. Und dann springe ich mal in den Vers 17, da schalte ich die Vornehmen von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine böse Sache, die ihr da tut und entheiligt den Sabbattag? Taten das nicht auch eure Väter und unser Gott brachte all das Unheil über uns und über diese Stadt. Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt. Wie gesagt, das ist keine Ausnahme. Ich könnte euch jetzt wirklich ganz viele Bibelstellen geben, zum Beispiel Jesaja 58 und so weiter, wo Gott genau das gleiche Thema anschneidet und wo er zum Ausdruck bringt, das ist mir, Gott, ein wichtiges Thema. Du und ich denken vielleicht, das ist doch halb so wild. Der heilige Gott voller Liebe und Gnade, aber auch Heiligkeit, sagt, mir ist es ein wichtiges Thema. Und er zeigt dadurch natürlich auch auf, der Sonntag, damals Sabbat, der Sonntag ist deshalb so wichtig. Warum? Weil das der Zeitpunkt ist in der Woche, wo wir alle zusammenkommen als Gemeinde, als Familie Gottes und auch Gott wirklich alle Ehre geben, sagen, du bist wirklich Gott, du bist hoch erhaben. Und lass uns mal ehrlich sein, du und ich tun das nicht im gleichen Ausmaß, wenn wir an den See fahren oder in den Bergen wandern. Das ist toll, wir können gerne in den Bergen wandern und an den See fahren und schwimmen gehen, aber am Sonntag, sagt Gott, ist es wichtig. Und er sagt, bitteschön, ich bin dein Schöpfer, dieses Anrecht habe ich, dass du den Sonntag dir einrichtest und sagst, das ist im Prinzip eigentlich mit so das Wichtigste, was du tust in der Woche, wirklich zusammenzukommen als Familie Gottes, einander zu lieben und zu dienen und auch Gott wirklich anzubeten, auch auf sein Wort zu hören, verändert zu werden, ermutigt zu werden. Und der andere Teil, der zweite Teil am Sonntag ist, du darfst dich ausruhen. Du darfst dich ausruhen. Ich weiß, uns, die Welt will uns verrückt machen mit allem möglichen Freizeitstress. Du musst das noch machen und jenes noch machen und kommst in den Mega-Freizeitstress rein. Oder den Profitdruck, dass man noch mehr denkt, man muss noch mehr arbeiten, noch mehr verdienen und so weiter. Und Gott sagt, weißt du was, der Sonntag, beziehungsweise damals der Sabbat, ist ein Geschenk von mir an dich, weil ich dich liebe. Es tut dir so gut. Im Gottesdienst spürst und du erlebst du auch und auch in der Gemeinschaft mit den Kindern Gottes, erlebst du und spürst du, dass ich, der lebendige Gott, dich liebe. Es gibt niemand in diesem Universum, der dich mehr liebt als der lebendige Gott. Genieße den Sonntag, genieße das, dass du diese Quality Time haben kannst mit Gott, aber auch, dass du dich ausruhen kannst, dass du es wirklich genießen kannst, diese Kraft, dieses Auftanken. Und Gott ist der Schöpfer, er hat dich und mich geschaffen. Es gab eine Zeit in der Französischen Revolution, wo sie die Woche mal auf 10 Tage verlängert haben. War eine Katastrophe, funktioniert nicht. Wenn du diesen einen Sonntag hast, du bist in der Gemeinde Gottes, du betest Gott an, du ruhst dich aus, kannst du von Montag bis Samstag wirklich über viele Jahre und Jahrzehnte Höchstleistung geben und auch wirklich produktiv sein. Ganz erstaunlich, wie Gott das gemacht hat. Und wir sehen dann hier im Text, dass der Nehemia dafür sorgt, dass sie dann auch den Sabbattag heiligen können. Ich lese mal aus den Versen 19. Und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen und befahl, man sollte sie erst nach dem Sabbat auftun. Und ich stellte einige meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Da blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem 1 oder 2 Mal. Da verwandte ich sie und sprach zu ihnen, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Werdet ihr das noch einmal tun, so werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten, um den Sabbattag zu heiligen. Und natürlich, bitte nicht missverstehen, natürlich, Gott versteht es, dass Ärzte arbeiten müssen am Sonntag, Notärzte oder im Krankenhaus oder Polizei, aber wir haben mittlerweile ungefähr 25% der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland arbeiten am Sonntag. 25%, das sind nicht alles nur Notärzte und Leute, die wie Polizisten und so weiter im Dienst sind. Und Gott sagt hier, das ist mir ein Dorn im Auge und etwas, was man sieht in der Kirchengeschichte ist, es hat immer dann in Zeiten von Erweckung, von geistlichen Aufbrüchen, ist den Menschen Gottesdienst und Sonntag wichtiger geworden. Und auch so dieses Sabbat, dieses wirklich ausruhen zu dürfen, so wie wir es im Hebräerbrief haben, wo Gott sagt, in Jesus Christus habt ihr doch diese dauerhafte Ruhe, Frieden, diesen ewigen Sabbat. Sonntag ist im Grunde genommen ein Vorgeschmack auf den Himmel, ein Geschenk Gottes, weil Jesus Christus dich liebt Und dann kommt hier als dritter Hauptpunkt das dritte Dorn im Auge Gottes. Mit dem tun wir uns vielleicht ein bisschen leichter. Und zwar geht es darum, dass sie ausländische Frauen geheiratet haben, die ihr Herz verleitet haben zu falschen Göttern. Ich lese mal aus dem Vers 23 bis 26. Und Gott hat gesagt, das ist nicht gut. Zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die sich Frauen genommen hatten aus Aschdod, Ammon und Moab. Und ich springe mal in Vers 25. Und ich schalt sie und fluchte ihnen, schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und beschwor sie bei Gott: Ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder euch selbst nehmen. Und jetzt wichtig, der Vers 26. Hat nicht Salomo, der König von Israel, gerade damit gesündigt? Und es war doch unter vielen Völkern kein König ihm gleich, und er war seinem Gott lieb, und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Dennoch verleiteten ihn die ausländischen Frauen zur Sünde. Bitte, das heißt jetzt nicht, dass die Bibel hier irgendwie plötzlich rassistisch geworden ist. Also bitte jetzt nicht missverstehen, das heißt nicht, dass ich zum Beispiel nicht meine geliebte Elisabeth als Ausländerin hätte heiraten dürfen. Um das geht es nicht, sondern, beziehungsweise wir sehen das auch schon im Alten Testament, wenn Nicht-Jüdinnen an den wahren, lebendigen Gott, den Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks geglaubt haben, sind sie natürlich in die Familie Gottes aufgenommen worden. Ein Beispiel ist Ruth, es gibt noch andere Beispiele. Also die Bibel sagt jetzt hier nicht, ihr dürft keine Ausländerinnen heiraten. Um was ging es? Es ging darum, dass damals für die Juden das Verbot bestand. Warum? Weil Gott in der Situation genau wusste, wenn sie das tun, dann werden diese ausländischen Frauen sie verleiten, falsche Götter anzubeten. Und hier heißt es im Vers 26, selbst Salomo ist es so gegangen. Und Salomo war ein erstaunlicher Mann Gottes. Wenn man anschaut, in der ersten Zeit seines Lebens, auch am Anfang dann, als er gedient hat, wie Gott wirklich in ihm gewirkt hat und durch ihn gewirkt hat, da würden wir alle den Hut ziehen vor dem Salomo und sagen, wow, absolut Hochachtung in Bezug auf geistliche Reife. Da hätten wir riesen Respekt vor dem Salomo. Und dann hatte er aber eben diese ausländische Frauen, und da heißt es im Text, die haben ihn verleitet zur Sünde und dazu falsche Götter anzubieten. Das heißt, in der Anwendung, was soll dieser dritte Hauptpunkt sagen? Das soll heißen, sei sehr, sehr vorsichtig, beispielsweise, wen du heiratest. Ich weiß, wir sagen manchmal, naja, halb so wild, wenn er oder sie gut aussieht und wir können gut miteinander, dann ist es schon okay. Ob er oder sie wirklich an Jesus glaubt, ist jetzt nicht so entscheidend. Und Gott sagt, na, es ist doch sehr entscheidend. Wenn du noch nicht verheiratet bist und du bereits an Jesus Christus glaubst, dann mach keine faulen Kompromisse. Nicht, weil es einfach schön ist, einen Ehepartner oder Ehepartnerin zu haben, sondern Gott sagt, du wirst so viel Zeit mit deinem Ehepartner, Ehepartnerin verbringen, das wird dich unweigerlich prägen. Entweder wird es dich dazu verleiten, Stück für Stück Jesus mehr zu lieben, Jesus mehr nachzufolgen, oder deine Liebe zu Jesus Christus wird Stück für Stück schwächer. Das heißt auch für die jungen Leute wirklich zu sagen, wenn ich an Jesus glaube, dann ist das für mich eine absolute Grundvoraussetzung, wenn ich einen möglichen Ehepartner mit ihm oder ihr Zeit verbringe, dass er oder sie wirklich auch wiedergeboren ist, an Jesus Christus glaubt. Ich weiß, es gibt andere Lebensführer. Natürlich sagt die Bibel, wir sollen dann treu sein in der Ehe, wir sollen beten für den nichtgläubigen Ehepartner und so weiter. Gott schenkt es ja auch immer wieder, dass der andere Ehepartner auch noch zum Glauben kommt. Aber es geht auch nicht nur um Ehe, sondern dass du und ich uns überlegen, mit welchen Menschen verbringen wir viel Zeit. Und natürlich sollen wir auch Zeit verbringen mit Nichtchristen. Wir sollen ihnen die Liebe Jesu zeigen, wir sollen ihnen dienen und so weiter. Aber der Punkt hier ist der, sei vorsichtig, pass auf, was geht vor in deinem Herzen, deinen Emotionen, deinem Gehirn. Sei sehr vorsichtig, dass dein Herz nicht so, das ist meistens so ein schleichender Prozess, dass deine Liebe, deine Hingabe nicht irgendwann, ja im Extrem, dann bei den falschen Göttern liegt. Und das muss nicht irgendeine Buddha-Statue oder sonst was sein, das kann irgendwie was ganz Praktisches sein, wo du sagst, hier, das ist das, worum es für mich im Leben geht, das gibt mir Halt, das gibt mir Freude, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Identität, das gibt mir das, dass ich mich geliebt und gut fühle. Und das ist genau das, wo Nehemia, wo Gott hier dieses Dorn im Auge hat und sagt, sei sehr, sehr vorsichtig. Das geht viel schneller, als du denkst. Salomo, wir hätten alle riesen Respekt vor dem gehabt. Wenn es Salomo so gehen kann, dann sollten du und ich doppelt vorsichtig sein. Wie gesagt, ganz am Ende nach diesem großen Erfolg, den sie errungen haben mit dem Aufbau der Stadtmauer, warnt Gott durch Nehemia sie nochmals und sagt, auch im finanziellen Bereich setzt auf Gott. Auch im Bereich, wen du heiratest, mit wem du viel Zeit verbringst, setz wirklich auf Gott. Auch wenn es darum geht, wie du den Sonntag verbringst, setze auf Gott und genieße die Freiheit und alles Gute. Und ich kann euch sagen, in meiner Erfahrung als Pastor, sowohl hier wie auch in den USA, das ist etwas, was erstaunlich ist, wie Gott wirkt. Sowohl bei Singles wie auch bei Familien, wenn das so ein ganz gesunder Lebensrhythmus ist. Gemeinde ist einem wichtig, man ist in der Gemeinde sonntags, man arbeitet mit, man gibt auch finanziell, man tut nicht faule Kompromisse machen, man schaut, dass das Herz nicht verleitet wird durch zu viel Internet oder Fernsehen oder was, dass man nicht andere Dinge mehr liebt als Jesus. Wie dann ein Kollege hat zu mir gesagt, das ist so dieser kumulative Effekt von immer wieder das Wort Gottes, die Gemeinschaft in der Familie Gottes, wie das wahnsinnig viel Gutes bewirkt. Wie Ehen bewahrt werden, Ehen gestärkt werden, wie Kinder im Glauben erzogen werden, wie Kinder und Jugendliche zum Glauben an Jesus Christus finden, das unterschätzen wir komplett, wie stark der lebendige Gott das benutzt. Wenn ihr für Erweckung betet, betet für viele kräftige, bibeltreue Gemeinden, wo das in unserem ganzen Land der Fall ist, dass Menschen sagen, ich gehe fröhlich in den Gottesdienst, ich gehe fröhlich in die Gemeinde und den Hauskreis und was es sein mag. Gott bewirkt so viel Gutes dadurch. Und ich habe bei anderen gesehen, die so sporadisch gekommen sind, immer so ein bisschen am Rand waren, da hatten wir viel mehr das Thema Eheseelsorge und da ging es in die Scheidung und alles Mögliche. Es liegt ein gewaltiger Segen darauf. Gott macht es so kumulativ. Sollte dich und mich nicht überraschen, deswegen ist es etwas, was Gott hier nochmal so betont. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dieses Buch Nehemia. Ein spannendes Buch, auch ein ermutigendes Buch, aber jetzt auch in diesem letzten Kapitel auch nicht ein einfaches Buch. Du weißt, dass sicher vielen das so ein richtiges Dorn im Auge ist und dass wir denken, ach, passt mir gar nicht, was dieser Gott da von mir will. Aber ich möchte dich bitten, Vater, dass du hier in unserem Volk immer mehr Demut schenkst. Hingabe, Erweckung. Vater, was würde passieren, wenn wir, wenn ein Drittel in unseren Kirchen und Gemeinden das leben würde? Vater, wir würden geistliche Aufbrüche erleben, von denen wir heute nur träumen können. Und genau das bitten wir dich, dass du es tust, dass du Ströme des lebendigen Wassers, dass der Heilige Geist ausgegossen wird in unser Leben, in unsere Gemeinden hinein, auch hier bei Gospel Church. Vater, wir danken dir für all den Segen, den du uns unverdientermaßen schon geschenkt hast. Dir sei Lob, Preis und Ehre. Amen.